Geniale ist das schon her. Und die Erinnerung findet gar nicht schwer. Die zweite Wahl ist weiß, doch wie gesagt, soll ich hören. Den ersten Kaffee zusammen getroffen, die erste Frau zusammen getroffen, dass du dich daran erinnern, wo wir überall waren. Zusammen macht sich keine Reihe. Macht ihr mein dafür Schweinerei. Legt ihr von Tag zu Tag und ist ganz total schön. Und damit war deine kleine Streit. Hätten wir uns eine schöne Zeit. Die Not unserer Freundschaft, sie wird niemals zerstreiten. Denn die Zeit vergeht, doch unsere Freundschaft, sie bleibt bestehen. Kann ich mal den Bass ein bisschen lauter haben? Ich höre den gar nicht, ne? Über die Monitore, wenn es geht, oder? Okay, das wird so lieb, was wir abends spielen wollen. Haben wir für die Weltmeisterschaft 1994 in den Staaten gespielt. Das Lied heißt Weltmeister. Leider hat es 1994 nicht geklappt. Dafür sind wir Europameister geworden. Aber ich schätze mal, 98 in Frankreich werden wir wieder Weltmeister sein.